erlöst hat, Jesus starb für mich so allein. Ja, ich weiß bestimmt, dass er es für mich tat, durch sein Wort weiß ich es, bin ich sein. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nachbarn genau wie für dich. Was du nie erträumst, will er dir dann schenken. Komm zu ihm, habe Mut, warte nicht. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nachbarn genau wie für dich. Was du nie erträumst, will er dir dann schenken. Komm zu ihm, habe Mut, warte nicht. Ja, ich weiß.